Du bleibst im Rechte, Jahwe, wenn ich mit dir hadern wollte. Doch zur Rede möchte ich dich stellen, warum das Treiben der Frevler gelingen hat, warum alle, die treulos handeln, unangefochten bleiben? Du pflanzest sie ein, sie schlagen auch Wurzel, sie gedeihen, bringen auch Frucht, nahe bist du ihnen ihren Reden nach, aber fern von ihrem Innern. Du aber, Jahwe, kennst mich, durchschaust mich und hast meine Gesinnung gegen dich erprobt, reiße sie fort wie Schafe zum Schlachten und weihe sie dem Tage des Würgens. Wie lange noch soll das Land trauern und die Pflanzen überall auf der Flur verdorren? Ob der Bosheit der darin Wohnenden schwinden Tiere und Vögel dahin, weil sie sagen, er wird das Ende, das es mit uns nimmt, nicht sehen. Wenn du mit Fußgängern läufst und die dich schon ermüden, wie willst du da mit Rossen um die Wette laufen? Und fühlst du dich nur in friedlichem Lande sicher, wie willst du da tun im Dickichte des Jordans? Denn selbst deine Verwandten und deine Familie, auch sie sind treulos gegen dich, auch sie haben dir aus vollem Halse nachgeschrien, traue ihnen nicht, wenn sie Freundliches zu dir reden. Preisgegeben habe ich mein Haus, verstoßen mein Eigentum, was mir das Liebste ist, habe ich in die Gewalt seiner Feinde dahingegeben. Mein Eigentum ward für mich gleich einem Löwen im Wald, es erhob ein Gebrüll wider mich, deshalb hasse ich es. Ist denn mein Eigentum nicht für mich wie ein bunter Vogel? Sammeln sich nicht schon die Vögel von allen Seiten wider es? Wohlan! Versammelt alle Tiere des Feldes, lasst sie herbeikommen zum Fraße. Zahlreiche Hirten haben meinen Weinberg verwüstet, mein Grundstück zertreten, haben das Grundstück, das meine Lust war, zur Wüstentrift gemacht. Zur Wüstenei hat man es gemacht, es trauert vor mir verwüstet, verwüstet ist das ganze Land, weil sich's niemand zu Herzen gehen lässt. Über alle kahlen Höhen in der Trift sind Verwüster gekommen, denn ein Schwert hat Jahwe, das von einem Ende des Landes bis zum anderen frisst, da bleibt keins von allen Geschöpfen unversehrt. Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet, sie haben sich abgeplagt, ohne Nutzen davon zu haben, und so sollt ihr denn zu Schanden werden mit euren Erträgnissen durch die Zornglut Jahwes. So spricht Jahwe über alle meine bösen Nachbarn, die das Eigentum, das ich meinem Volk Israel zu eigen gab, antasteten, fürwahr, ich will sie hinwegreißen von ihrem Boden und will das Haus Juda aus ihrer Mitte herausreißen. Danach aber, nachdem ich sie hinweggerissen habe, will ich mich ihrer wieder erbarmen und will sie heimbringen, einen jeden in seinen Besitz und einen jeden in sein Land. Wenn sie sich alsdann an die Weise meines Volks gewöhnen werden, dass sie bei meinem Namen schwören, so wahr Jahwe lebt. Gleich wie sie mein Volk daran gewöhnt haben, beim Baal zu schwören, sollen sie inmitten meines Volkes aufgebaut werden, wenn sie aber nicht hören, werde ich selbiges Volk ganz und gar ausreißen und vertilgen, ist der Spruch Jahwes.